In Sedlitz wurde es einmal gefährlich. Am Ende des Dorfes wohnte die polnische Großmutter mit dem kranken Zahn. Ich werde nach dem Gottesdienst von den Polen zu ihr geführt. Schau mir den Zahn der alten Frau an und fühle ihren Puls. Nein, sage ich energisch, ohne Betäubung kann ich der alten Frau den Zahn nicht ziehen. Das ist viel zu gefährlich. Ziehen, ziehen, ziehen, schreit die Alte. Ich will sonst nicht mehr leben. Und wenn sie dabei stirbt, sage ich, alles egal, dann sterben, sagen die Angehörigen. Gut, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich ziehe den Zahn. Doch, was ist mit der Großmutter? Sie sinkt auf ihrem Stuhl in sich zusammen. Und als wir sie auf das Sofa gelegt hatten, spüre ich keinen Puls. Was soll jetzt werden? Da kommt mir ein rettender Gedanke. Ich gehe in die Küche und hole einen Topf mit kaltem Wasser und gieße ihr das Wasser übers Gesicht. Da schlägt sie ihre Augen auf und fragt, ist der Zahn schon raus? Es ist auch vorgekommen, dass ich einen falschen Zahn erwischte, während der Übeltäter daneben steckte. So zog ich einem Russen einen gesunden Augenzahn. Am nächsten Tag kommt er mit seinem Revolver. Du hast falschen Zahn gezogen. Ich schieß dich tot. Ich besehe mir den Schaden und stelle fest, der Nächste ist krank. Auch den ziehe ich. Ganz stolz bittet er mich später, ich solle ihm nun 2 goldene Zähne einsetzen. Er wollte doch schon so lange einmal Goldzähne besitzen. Doch das konnte ich nicht. Auch manche Wunde hat mein Zahnziehen geheilt. In den russischen Kolchosen, in denen unsere Deutschen arbeiten mussten, ist mir jeder Gottesdienst verboten worden. Doch wir kamen alle 14 Tage heimlich zusammen, in einer Stube oder Küche. Am Abend feierten wir in der schon bekannten Küche Konfirmation. Es waren mutige Menschen, die sich da trafen. Alles ging gut vorbei. Nach dem Vater Unser und Segen trennte man sich und ging einzeln nach Hause, damit nichts auffiel. Doch Nikolai, der russische Kommandant, hatte alles am nächsten Morgen erfahren. Er raste auf die Straße vor Wut und ergriff einen alten Mann, den er in seinem dunklen Mantel für den Pastor hielt, schlug auf ihn ein und sperrte ihn in den berüchtigten Keller. Viele Stunden saß der Alte dort, bis seine Tochter dem Kommandanten klarmachte, dass der Pastor ein ganz anderer, ein viel jüngerer sei. Wieder bin ich in dieser Kolchose, um einer Sterbenden das Sakrament zu bringen. Da erschrecke ich. Nikolai steht in voller Größe an der Straße. Nimmt mein Fahrrad weg, stellt es an den Baum und ruft, du mir helfen, du mir helfen. Dabei zeigt er auf seine rechte Gesichtshälfte, setzt sich auf den Kilometerstein und öffnet seinen Mund. Richtig, ein böser Backenzahn. Bald ist der Übeltäter entfernt. Der Russe verzieht keine Miene. Er lacht wie ein Kind und sagt, du mein Freund, greift in die Tasche und zieht die Swatty-Scheine heraus. Nein, du mein Freund, du brauchst mir nichts zu zahlen. Ich will dafür die Erlaubnis zum Gottesdienst von dir. Gottesdienst? Nein, nix Gott. Ich Atheist, ich Kommunist. Gut, du Kommunist, deine Leute und ich aber Christen. Dann gut, du ein Gottesdienst halten, für einen Zahn. den du mir gezogen hast. Ein Zahn, ein Gottesdienst? Nein, dann viele Zähne für mehr Gottesdienste bei dir ziehen. Der Kommandant lacht. So viele Zähne hier oben, so viel Gottesdienste kannst du halten, sagt er. Nun schicke ich Boten durch die Kolchose. Heute Abend könnt ihr alle kommen ohne Angst. Einem Kommandanten ist ein Wunder geschehen.